Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, ich habe jetzt die Sasa hier, es ist LPT. Wie gefällt es dir bisher? Ja, ganz gut soweit. Ich finde die Stimmung ziemlich gut. Ich freue mich sehr darüber, dass es wirklich auch, ich glaube, wir haben im Moment mehr Akkreditierte, als wir zum letzten LPT zu dieser Zeit hatten. Mhm. Das freut mich sehr, weil es auch ein deutliches Signal ist, dass die Bundestagswahl nicht alle verschreckt hat und die Piratenpartei mit Sicherheit nicht am Boden ist, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Die Einstellung herrscht jetzt erst recht. Mhm. Also ich bin heute Morgen hier aufgelaufen und so das erste Gefühlsbarometer, was ich so bekommen habe, als ich mit den Leuten gesprochen war, mehr so, ich sag mal, Verhalten, gucken, was kommt. Also auch so ein bisschen angeschlagen, auch von der Wahl eher, ne, erschöpfungsmäßig, aber auch vom Ergebnis. Finde aber auch, das hat sich momentan so ein bisschen gewendet. Wie siehst du das? Das sehe ich ganz genauso. Also ich bin auch selber mit einem mulmigen Gefühl hier hingefahren. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet, was auf uns zukommen wird, auch als Landesvorstand, die letztendlich ja auch geschäftsführend in der Verantwortung stehen. Ich bin sehr positiv überrascht. Also es sind heute wirklich einige gute Dinge passiert. Wir haben an der Satzung geschraubt, wir haben Leute für den Finanzrat, auch außerhalb des Vorstandes, was mich auch sehr freut. Also ich bin einfach wirklich froh, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen gekippt hat. Ich glaube, alle waren irgendwie so ein bisschen, hatten so ein mulmiges Gefühl. Ja, wie sieht's aus? Es ist halt immer der erste Parteitag, der jetzt nach den Wahlen ist. Die Wahlen, die sind noch nicht so wahnsinnig lange her. Und wir haben natürlich über Mailinglisten kommuniziert, wir haben mit Mumble kommuniziert, über Twitter. Es gab diverse Treffen, aber halt keins in dieser Größe. Mhm. Und ja, einfach durch den Gesprächen über den Tag hinweg hat man gemerkt, okay, wir haben einfach alle ein Ziel und wir haben eine Vision vor Augen und daran wollen wir weiter arbeiten. Natürlich gibt es einiges an Kleingedöns, woran wir uns in den Satzungsänderungsanträgen auch zum Teil aufhalten. Gut, aber das Bedürfnis ist da, das muss gemacht werden, aber ich habe einfach festgestellt, dass wir weiterhin einfach an dieselbe Vision glauben, an dasselbe Ziel, ein positiveres, anderes Menschenbild vor Augen haben und daran gemeinsam arbeiten wollen. Ja, genau, so habe ich das auch empfunden. Trotzdem muss ich jetzt mal fragen, du machst das ja mit der Presse vom Vorstand aus. Wie bewertest du denn rückblickend die Bundestagswahl und die Pressearbeit? Ja. Ich weiß, das ist jetzt eine gemeine Frage. Ja, aber eigentlich ein Thema, was mir auch so ein bisschen auf der Seele brannt, so die letzten Wochen. Ich glaube, wir haben das, was wir machen konnten, aufgrund der Ressourcen her, haben wir wirklich sehr gut gestemmt. Wir hatten in NRW im Verhältnis jetzt, wenn man sich die anderen Länder anschaut und auch den Bund in großen Teilen anschaut, haben wir verhältnismäßig viel Presse gehabt. Die Pressekontakte, die in einer kurzen Zeit aufgebaut worden konnten, die waren auch in der Regel zuverlässig da. Man hat es heute auch wieder gesehen dafür, dass wir nach unseren Erwartungen her kläglich gescheitert sind bei der Bundestagswahl. War heute einiges an Pressevertretern da. Es gab schon Vorberichterstattungen. Es gibt auch aber da noch natürlich eine Menge zu tun. Ich meine, die Ausschreibung zum Pressesprecher läuft jetzt. Es soll das Ganze auch wieder rausgegeben werden aus dem Vorstand. Das war ja auch nur eine Notfalllösung. Und wenn wir da jetzt am Ball bleiben und weiterhin eben die Kontakte aufbauen und mit den Journalisten im Gespräch sind und wirklich einfach glaubhaft werden, so wie in der gesamten Arbeit, nicht nur in der Pressearbeit, sondern auch in der ganzen gesamten politischen Arbeit. Wir müssen wieder mehr zum Aktivismus kommen. Wir müssen bei den Menschen sein. Sei es die Journalisten, die das letztendlich transportieren und wichtige Multiplikatoren für uns sind, als eben auch die ganzen Bürgerinitiativen, NGOs und so weiter vor Ort. Da müssen wir ehrlich wieder mit denen arbeiten und an diesem Wochenende beschäftigen wir uns viel mit uns. Wir regeln einige Sachen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Wir werden am 3.11. nochmal eine wichtige Veranstaltung haben, wo es auch um uns geht und unseren Umgang miteinander. Aber dann soll es dann im Hinblick auf die Kommunalwahlen vorwärts gehen und da glaube ich, dass wir bis dahin wirklich unsere Gemeinsamkeiten wieder gefunden haben, wieder eins sind und dann mit den richtigen Werkzeugen auf die Kommunalwahlen und auf die Europawahlen hinarbeiten. Ja, ich danke dir für dieses kleine Statement und wünsche dir noch einen schönen LPT. Sehr gerne. Ich danke euch und wünsche dir auch noch viel Spaß, Bernd, und euch da draußen auch. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.